Abschnitt 18 aus Armadale, dritter Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 10. Kapitel, Teil 1. 2 Tage nach Midwinters Abschied von Thorpe Ambrose schellte Mrs. Milroy, nachdem sie ihre Morgentoilette beendet und ihre Wärterin entlassen, 5 Minuten später abermals auch dieser und fragte die Eintretende ungeduldig, ob die Briefe mit der Morgenpost angelangt seien. »Briefe«, wiederholte die Wärterin, »haben Sie nicht Ihre Uhr? Wissen Sie nicht, dass es noch eine gute halbe Stunde zu früh ist, um schon Ihre Briefe verlangen zu können?« Sie sprach mit der vertraulichen Dreistigkeit einer Dienerin, welche die Schwäche und Abhängigkeit ihrer Herrin zu missbrauchen seit langer Zeit gewohnt war. Mrs. Milroy schien ihrerseits ebenso sehr an das Benehmen ihrer Wärterin gewöhnt. Gelassen erteilte sie ihre Befehle, ohne von jenem Notiz zu nehmen. »Wenn der Briefträger kommt«, sagte sie, »so geht ihr und nehmt ihm die Briefe ab. Ich erwarte einen Brief, den ich schon vor 2 Tagen hätte haben sollen.« »Unbegreiflich. Ich fange an, die Dienstboten in Verdacht zu haben.« Die Wärterin lächelte verächtlich. »Wen werden Sie demnächst beargwöhnen?« sagte sie. »So, so. Werden Sie nicht ärgerlich. Ich will heute Morgen ans Pförtchen gehen, sobald geschellt wird, und wir wollen sehen, ob ich Ihnen einen Brief bringen kann, wenn der Briefträger kommt.« Mit diesen Worten, die sie in einem Tone sprach, als ob sie ein eigensinniges Kind beruhige, verließ die Wärterin das Zimmer, ohne zu warten, bis man sie verabschiedete. Als sie wieder allein war, wandte Mrs. Milroy sich langsam und matt auf ihrem Bette um und ließ das durchs Fenster hereinströmende Licht auf ihr Gesicht fallen. Dies war das Gesicht eines Weibes, das einst schön gewesen und das hinsichtlich seiner Jahre noch in der Blüte des Lebens stand. Lang anhaltendes Körperleiden und beständige Gemütsbewegungen hatten sie zu Haut und Knochen abgezehrt. Das völlige Wrack ihrer Schönheit ward durch ihre verzweifelten Bemühungen, dieses Wrack selbst vor sich selber, vor ihrem Gatten und ihrem Kinde wie vor dem Arzte zu verbergen, dessen Sache es war, die Wahrheit zu ergründen, zu einem entsetzlichen Anblicke gemacht. Ihr Kopf, der den größeren Teil seines Haarschmucks verloren, würde weniger schauerlich anzusehen gewesen sein als die scheußlich jugendliche Perücke, durch welche sie den Verlust zu verbergen suchte. Ihr schlechter Teint und ihre Runzeln hätten einen weniger widerwärtigen Anblick gewährt als die dicke Kruste von Schminke, die auf ihren Wangen lag, und die weiße Emaille auf ihrer Stirn. Die schönen Spitzen und Stickereien an ihrem Nachtkleide, die Bänder an ihrem Häubchen und die Ringe an ihren hageren Fingern, die alle darauf berechnet waren, das Auge von der Veränderung abzuziehen, die mit ihr vorgegangen war, lenkten vielmehr erst die Aufmerksamkeit auf diese Veränderung, hoben sie noch mehr hervor und machten sie durch die Macht des Kontrastes nur noch hoffnungsloser und fürchterlicher, als sie in Wirklichkeit war. Ein illustriertes Modenjournal, in welchem Frauen durch den freien Gebrauch ihrer Gliedermaßen ihren Putz zur Schau trugen, lag auf dem Bette, von dem sie selbst seit Jahren sich ohne die Unterstützung ihrer Pflegerin nicht hatte bewegen können. Neben dem Journal lag ein Handspiegel so nahe, dass sie ihn leicht erreichen konnte. Nachdem die Wärterin sie verlassen, nahm sie diesen Spiegel in die Hand und betrachtete ihr Gesicht mit einem Interesse und einer Aufmerksamkeit, deren sie sich im 18. Jahre würde geschämt haben. »Immer älter und älter, immer magerer und magerer«, sagte sie. »Der Major wird bald ein freier Mann sein, aber zuvor will ich diese rotköpfige Mamsell aus dem Hause schaffen.« Sie ließ den Spiegel auf die Bettdecke fallen und ballte die Hand, die ihn gehalten hatte. Plötzlich hefteten sich ihre Augen auf ein mit Kreide gezeichnetes kleines Porträt ihres Gatten, das an der Wand ihr gegenüberhing, und betrachtete das Bildchen mit dem kalten, grausam funkelnden Blicke des Raubvogels. »Also rot ist dein Geschmack in deinen alten Tagen, nicht wahr?« sagte sie zu dem Porträt. »Rotes Haar und ein skrofulöser Teint und eine ausgestopfte Figur und der Gang einer Balletttänzerin und die leichten Finger einer Taschendiebin. Miss Gwilt, Miss mit solchen Augen und einem solchen Gange.« Sie wandte plötzlich den Kopf auf dem Kissen um und brach in ein schneidendes Hohngelächter aus. »Miss«, wiederholte sie einmal über das andere mit dem giftigen Nachdruck der unbarmherzigsten aller Gestalten menschlicher Verachtung, der Verachtung eines Weibes über das andere. Die Zeit, in der wir leben, behauptet, dass kein menschliches Wesen völlig verdammenswert ist. Gibt es eine Entschuldigung für Mrs. Milroy? Ihre Lebensgeschichte möge diese Frage beantworten. In ungewöhnlich früher Jugend hatte sie den Major geheiratet und damit sich mit einem Manne vermählt, der alt genug war, um ihr Vater sein zu können. Ein Mann, der zu jener Zeit, und zwar nicht mit Unrecht, in dem Rufe stand, seine gesellschaftlichen Gaben und die Vorzüge seiner persönlichen Erscheinung den Frauen gegenüber aufs Äußerste ausgebeutet zu haben. Von mittelmäßiger Erziehung und in gesellschaftlicher Stellung ihrem Gatten untergeordnet, hatte sie unter dem Einflusse ihrer geschmeichelten Eitelkeit seine Bewerbungen angenommen und schließlich selbst den Zauber empfunden, den Major Milroy in früheren Tagen auf Frauen ausgeübt hatte, die ihr in geistiger Beziehung unendlich überlegen gewesen waren. Ihn seinerseits hatte ihre Hingebung gerührt und außerdem ihre Schönheit, Frische und Jugend angezogen. Bis zur Zeit, wo ihre kleine Tochter, die zugleich ihr einziges Kind blieb, ihr 8. Jahr zurückgelegt, war ihr eheliches Leben ein ungewöhnlich glückliches gewesen. Um diese Zeit traf sie der doppelte Schicksalsschlag, dass die Gesundheit der Gattin zu wanken begann und der Gatte fast sein ganzes Vermögen einbüßte, und von diesem Augenblicke an hatte das häusliche Glück des Ehepaars in Wirklichkeit ein Ende genommen. Da er das Alter erreicht, in welchem der Mensch in der Regel unter dem Druck des Schicksals eher zu resignieren als ihm Widerstand zu bieten pflegt, hatte der Major den kleinen Rest seines Vermögens in Sicherheit gebracht, sich aufs Land zurückgezogen und geduldig in seinen mechanischen Beschäftigungen seinen Trost gesucht. Ein Weib, das ihm an Jahren näher gestanden oder ein Weib von besserer Erziehung und duldsamerem Gemüte als seine Gattin, würde das Verhalten des Majors begriffen und in seiner Ergebung ihren eigenen Trost gefunden haben. Mrs. Milroy aber vermochte in nichts Trost zu finden. Weder ihre Natur noch ihre Erziehung halfen ihr, das Unglück mit Ergebung zu ertragen, das sie in der Blüte ihrer Jugend und in dem höchsten Glanze ihrer Schönheit getroffen hatte. Der Fluch einer unheilbaren Krankheit zerrüttete sie sofort und auf Lebenszeit. Leiden entwickeln sowohl das verborgene Böse in der menschlichen Natur wie das verborgene Gute. Das Gute in Mrs. Milroys Natur schrumpfte unter dem verderblichen Einflusse zusammen und unter dem das Böse wuchs und sich entfaltete. Von Monat zu Monat ward sie, wie sie physisch schwächer wurde, moralisch schlechter. Alles, was niedrig, grausam und falsch in ihr war, wuchs in sicherem Verhältnisse zur Abnahme alles dessen, was einst großmütig, liebenswert und wahr an ihr gewesen. Der alte Argwohn, dass ihr Gatte gern wieder in die Unregelmäßigkeiten seines Junggesellenlebens zurückfallen möchte, den sie ihm zur Zeit ihrer körperlichen und geistigen Gesundheit offen eingestanden und dessen Grundlosigkeit sie früher oder später stets eingesehen hatte, kehrte ihr jetzt, da ihre Krankheit sie von ihm geschieden, in der Gestalt jenes niedrigen, eifersüchtigen Misstrauens zurück, das sich so schlau versteckt, dass den Zündstoff Atom für Atom zu einem Haufen zusammenträgt und das langsam brennende Feuer der Eifersucht im Herzen entflammt. Kein Beweis, den man Mrs. Milroy jetzt von ihres Gatten tadellosem und harmlosem Leben zu bringen vermochte, keine Berufung auf ihre Selbstachtung oder auf ihre Rücksicht auf ihr jetzt zum Weibe heranreifendes Kind hatte die Macht, die fürchterliche Selbsttäuschung zu verscheuchen, die aus ihrer hoffnungslosen Krankheit erwuchs und mit derselben zunahm. Gleich allem anderen Wahnsinn hatte jene ihre Zeiten der Ebbe und Flut, Zeiten krampfhaften Ausbruchs und Zeiten einer heuchlerischen Ruhe. Aber ob aktiv oder passiv, vorhanden war der Wahn stets. Unschuldige Dienerinnen und tadellose Fremde waren dadurch verletzt worden. Sie hatte die ersten Tränen der Beschämung und des Kummers dadurch in die Augen ihrer Tochter gebracht und die tiefsten Linien damit in das Gesicht ihres Gatten gefurcht. Dies war seit Jahren das geheime Elend des kleinen Haushaltes gewesen. Jetzt sollte es die Schranken des Hauses überschreiten und die bevorstehenden Ereignisse in Thorpe Ambrose beeinflussen, von welchen die Zukunft Allens und seines Freundes betroffen wurde. Zum richtigen Verständnisse der ernsten Folgen, die Miss Gwilds Erscheinen herbeigeführt, bedarf es eines kurzen Hinblickes auf die Lage der Dinge im Parkhäuschen vor der Ankunft der neuen Erzieherin. Als die Gouvernante, welche seit vielen Jahren in seiner Familie gelebt und deren Alter und Aussehen selbst Mrs. Milroys Eifersucht keinen Anhaltspunkt boten, sich verheiratet, hatte der Major die Frage, ob er seine Tochter einer Erziehungsanstalt anvertrauen solle, weit ernstlicher in Erwägung gezogen, als seine Gattin es vermutete. Einerseits wusste er, dass in seinem Hause Auftritte stattfinden, denen ein so junges Mädchen nicht beiwohnen sollte. Auf der anderen aber fühlte er ein unbezwingliches Widerstreben gegen die einzige wirksame Maßregel, seine Tochter sowohl während der Ferien als während der Schulzeit aus dem Hause zu geben. Nachdem der hierüber in seinem Geiste erwachte Zwiespalt endlich durch den Entschluss, durch die Zeitungen sich eine Erzieherin zu suchen, beigelegt worden war, hatte Major Milroys angeborener Hang, Unannehmlichkeiten lieber zu meiden, als ihnen auf halbem Wege entgegenzugehen, sich wieder in der gewohnten Weise offenbart. So ruhig wie immer hatte er die Augen gegen seine häuslichen Sorgen geschlossen und war, wie er dies schon bei hunderten von früheren Gelegenheiten getan, zu der tröstlichen Gesellschaft seiner alten Freundin, der Uhr, zurückgekehrt. Anders verhielt es sich mit seiner Gattin. Die Möglichkeit, welche ihr Gatte gänzlich außer Acht gelassen, dass nämlich die erwartete neue Erzieherin eine jüngere und anziehendere Person sein könnte als die alte Gouvernante, die sie verlassen hatte, war das Erste, was Mrs. Milroy vor die Seele tat. Sie hatte indes nichts gesagt, während sie im Stillen gewartet und im Stillen ihr eingewurzeltes Misstrauen genährt, hatte sie ihrem Gatten und ihrer Tochter zugeredet, sie gelegentlich des Picknicks zu verlassen, mit dem ausdrücklichen Vorsatze, diese Abwesenheit zu benutzen, um die neue Erzieherin allein zu sehen. Die Erzieherin hatte sich vorgestellt und das glimmende Feuer von Mrs. Milroys Eifersucht war in dem ersten Augenblicke, da sie und die schöne Fremde einander erblickt, in hellen Flammen aufgelodert. Sowie die Unterredung vorüber, war Mrs. Milroys Argwohn augenblicklich und unerschütterlich auf Major Milroys Mutter gefallen. Sie wusste sehr wohl, dass der Major sonst niemanden in London kannte, den er mit den notwendigen Erkundigungen beauftragen konnte, und dass Miss Gwilt sich als Fremde nur infolge der Aufforderung in der Zeitung um die Stelle beworben hatte. Obgleich sie indes dies wusste, hatte sie mit der blinden Raserei der blindesten aller Leidenschaften hartnäckig vor allen offen vor ihr liegenden Tatsachen die Augen geschlossen und der letzten all der zahlreichen Differenzen zwischen ihr und ihrer Schwiegermutter gedenkend, die damit geendet, dass sie die beiden Damen gänzlich auseinandergebracht hatte, war sie begierig auf den Schluss gefallen, dass sie Miss Gwilds Engagement, dem rachesüchtigen Wunsche ihrer Schwiegermutter, in ihrem Hause Unheil zu stiften, zuzuschreiben habe. Die Folgerung, welche sogar die Dienstboten, die Zeugen des häuslichen Ärgernisses waren, ganz richtig aus der Sache gezogen, dass nämlich die Mutter des Majors, indem sie ihrem Sohne die Dienste einer gut empfohlenen Erzieherin verschafft, es durchaus nicht als einen Teil ihrer Pflicht betrachtet habe, im rein eingebildeten Interesse seiner Gattin auf das Äußere der Erzieherin Rücksicht zu nehmen, zu ihr sich zu erheben, war Mrs. Milroys Geist einfach unmöglich. Der Entschluss, zu dem sie ihre Eifersucht nach dem Anblicke Miss Gwilds jedenfalls getrieben hatte, ward durch die Überzeugung, dass sich ihrer jetzt Bemächtigte doppelt in ihr bestärkt. Kaum hatte Miss Gwilds die Tür des Schlafzimmers geschlossen, als Mrs. Milroys Lippen leise die Worte zischten: »Ehe noch eine Woche über deinem Haupte verstrichen, wirst du deiner Wege gehen, Milady.« Von jenem Augenblicke an kannte die bettlägerige Frau die schlaflosen Nächte und langen Tage hindurch keinen anderen Lebenszweck, als auf die Entlassung der neuen Erzieherin hinzuarbeiten. Sie sicherte sich den Beistand der Wärterin als Spionin, wie sie sich von ihrer Bedienung schon andere Extradienste verschafft hatte, zu denen diese nicht verpflichtet war. durch ein Geschenk aus ihrer Garderobe. Die Kleidungsstücke, welche jetzt für Mrs. Milroy nutzlos waren, hatten Stück für Stück in dieser Weise dazu dienen müssen, die Habgier der Wärterin, die unersättliche Habgier eines hässlichen Weibes nach schönen Kleidern, zu stillen. Durch das schönste Kleid bestochen, das sie noch bisher erlangt hatte, die Hausspionin ihre geheimen Instruktionen entgegengenommen und sich mit einer feilen Freude an ihr geheimes Werk gemacht. Ende von Abschnitt 18, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 26. Oktober 2023.